Yo! Gangster-Scheiße! System! System! Englisch ist mein Lieblingsfach, das kannst du mir glauben. Ich will, dass sie mir tut an meinem Ding saugen. Ich freu mich, wenn du nicht mehr pädophil sein musst. Darum schau ich auf ihre Putenbrust. Er versucht sich dort die Zeit zu vertreiben. Drum werd ich nun diese Zeilen schreiben. In dem Fach die Hand im Schritt, wünscht er sich nen feuchten Ritt. Vorherzahn und Marzipan, die fahren und Bahn und haben Fahn. Ja, das stimmt, kann ich bestätigen und werde das auch tätigen. Respekt verdien ich mir on these days. Ich wix mir einen on her face. Wenn das die Maike wüsste, doch sehr klein sind ihre Brüste. Voll mit Eifersucht und Hass, wünscht sie Totos Tod zum Krass. VR-Herzan und Marzipan, die fahren und Mutbar und haben Fahn. Ich wünsche mir, dass sie tierlieb ist und mich mag. VR-Herzan und Marzipan, die fahren und Mutbar.